renne davor fort. Ich schütz mich unterm Apfelbaum im Zentrum meines Dorfs. Ich erklimm den höchsten Berg und bleibe hängen an den Dorn. Nur ein fauler Apfel reicht und schon verwelkt der ganze Korb. So oft packte ich dich schon in meine Tasche, nur um zu bemerken, wie du Penner mich benutzt. Wird mal bestimmt ein wunderschöner Apfel, doch nun bist du von Würmern zerfressen und kaputt. So viele faule Äpfel wollten sich schon an mich hängen und einen Vorteil haben. Ich fall erst drauf rein, doch ich erkenn, was deine Worte sagen. Ich zeig viel Verständnis, doch ich check dich nicht und befinde mich wieder in deinem Denken und kann dort nicht atmen. Du führst sie hinter das Licht und es geht immer um dich. Ich hasse es so, wenn du mich unterbrichst. Man merkt, du bist verlassen, hast kein Herz und zu viel Hass in dir. Die Menschen hast du krass studiert, die Empathie ist antrainiert. Du bist wieder komisch und kennst keine Grenze. Hast so viele Seiten, Alkohol und du zeigst deine echte. So schwer dich noch einzuschätzen, keine Argumente. Doch umso lauter du schreist, desto hohler werden deine Sätze. Ich finde, du redest zu viel. Alle, die dich kannten, hatten schon Probleme mit dir. Wer bist du? Ich wünsche mir im Ernst, dass du mal in dich guckst. Doch ich muss weg, mein Herz wird immer schwärzer, weil du mich benutzt. Am Himmel Regenwolken und ich renne davor fort. Ich schütz mich unterm Apfelbaum im Zentrum meines Dorfs. Ich erklimm den höchsten Berg und bleibe hängen an den Dorn. Nur ein fauler Apfel reicht und schon verwelkt der ganze Korb. So oft packte ich dich schon in meine Tasche, nur um zu bemerken, wie du Penner mich benutzt. Du wirst mal bestimmt ein wunderschöner Apfel, doch nun bist du von Würmern zerfressen und kaputt. Wen ich in mein Leben lasse, such ich mir raus. Du kannst kein Stück vom Kuchen haben, denn du nutzt mich nur aus. Ich weiß, dass du mich beklaust, ich würd dich gern mögen. Doch immer bin ich übelst erstaunt darüber, wie du es versaust. Sorry, doch so ist es und der Fall schießt durch dein Herz, weil du grad von mir erfährst. Wir nehmen dich alle nicht so ernst, weil du nichts raffst und du nicht lernst. Es fühlt sich immer an, als würde ich einem alten, blinden Herrn versuchen, Farben zu erklären. Ja, ich hatte dich so gern, doch warum machst du es mir so schwer? Ich muss mich selber schützen, Mann, ich kann das grad nicht mehr. Immer wieder mag ich dich nicht, blick ich dich an. Wenn du auf Drogen nicht klarkommst, warum nimmst du sie dann? Hör schon komisch, wie es zuvorkommt und nett du wieder bist. In deiner Welt, da macht es Sinn, doch nur du selber checkst es nicht. Hast du das unbewusst maybe von deinem Elternhaus gekriegt? Doch wer schuld ist, ist egal, du kannst dich ändern, wenn du's willst. Am Himmel Regenwolken und ich renne davor fort. Ich schütz mich unterm Apfelbaum im Zentrum meines Dorfs. Ich erklimm den höchsten Berg und bleibe hängen an den Dorn. Nur ein fauler Apfel reicht und schon verwelkt der ganze Korb. So oft packte ich dich schon in meine Tasche, nur um zu bemerken, wie du Penner mich benutzt. Du wirst mal bestimmt ein wunderschöner Apfel, doch nun bist du von Würmern zerfressen und kaputt.